Das 11. Nationale Symposium über die Akupunktur fand am 25. und 26. Juli unter Leitung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang statt. Die Lehrer, Forscher, Mediziner und Doktoranden aus der Medizinischen Hochschule Pjöngjang an der Kim Il-sung Universität, der Akademie der Koreomedizin, dem Krankenhaus Kim Man-ju und weitere medizinische Einheiten nahmen daran teil. Auf dem Symposium wurden bemerkenswerte Abhandlungen über die Forschungserfolge für wissenschaftliche Begründung der Akupunktur veröffentlicht. Die Akupunktur wurde in vergangener Zeit bei Grundlageforschung und den Studien über Klinik und klassische Dokumente behandelt.